Sie lebt nicht mehr. Und möchte ihr Auge sich für immer diesem öden Licht verschließen. Ich fürchte nur zu sehr, dass sie erwacht. Wo traf ich sie? Sie raffte von dem Stoß sich, der ihr die Brust zerriss, gewaltsam auf. Doch sei es der Glieder der Verwundeten, sei es der verletzten Seelenschmerz, sie konnte, dass sie im Kampf gesunken, dir nicht tragen. Der Fuß versagte brechend ihr den Dienst, und ihre Geschwätz von bleichen Lippen sendend, fiel sie zum zweiten Mal mir in den Arm. Seht, o die jammervolle Seht. Sie atmet. Pelide, wenn du das Erbarmen kennst, wenn ein Gefühl den Busen dir bewegt, wenn du sie töten nicht, in Wahnsinn völlig die leicht gereizte nicht verstricken willst, so gönne eine Bitte mir. Sprich rasch. Entferne dich, tritt aus dem Antlitz ihr, wenn sie erwacht. Und lass, bevor die Sonne sich erneut fern auf der Berge Duft, ihr niemand nahen, der sie begrüßte mit dem Todeswort, du bist die Kriegsgefangene Achilles. So hasst sie mich? Oh, frage nicht. Wenn sie jetzt freudig an der Hoffnung Hand ins Leben wiederkehrt, so sei der Sieger das erste nicht, das freudlos ihr begegnet. Muss sie zuletzt, wie ihr Verhängnis will, als die Gefangene schmerzlich dich begrüßen, so fordere es früher nicht, beschwör ich dich, als bis ihr Geist dazu gerüstet steht. Mein Will ist ihr zu tun, muss ich dir sagen, wie ich dem stolzen Sohn des Priam tat. Wie, du Entsetzlicher! Fürchtet sie dies? Du willst das namenlos an ihr vollstrecken? Hier diesen jungen Leib, du Mensch voll Greuel, geschmückt mit Reizen wie ein Kind mit Blumen, du willst ihn schändlich einer Leiche gleich. Sag ihr, dass ich sie liebe. Wie? Was war das? Beim Himmel, wie? Wie Männer Weiber lieben? Keusch? Und das Herz voll Sehnsucht doch. In Unschuld und mit der Lust doch, sie darum zu bringen. Ich will zu meiner Königin sie machen. Ihr ewigen Götter, sag das noch einmal. Du willst... Kann ich nun bleiben? Oh, jetzt wärst du nicht hier. Jetzt sucht ich dich und müsst ein Herkulssäulen sein, Pelide. Doch sieh. Sie schlägt die Augen auf. Sie regt sich. Rasch hinter dieser Eiche berge dich. Und eher nicht beschwör ich dich, erscheine, als bis mein Wort dich ruft. Versprichst du mir's? Es lässt sich ihre Seele nicht berechnen. Es soll geschehen.